Ich habe neulich mal jemanden gesehen, der hat seine, oder die, oder der, oder das, hat seine ganzen Kabel, die waren aber auch ein bisschen dicker, so LAN-kabelmäßig, tatsächlich mit Lego-Männchen geordnet. Und da waren da zwei so Lego-Männchen und die hatten jeweils in einer Hand ein so ein Kabel. Das war witzig. Wer hat an der Uhr gedreht? Wer kommt denn Hörner? Wer kommt denn Hörner? Ist es wirklich schon so spät? Wer kommt denn Hörner? Wer kommt denn Hörner? Wer ist verrückt und leicht gestört? Wer kommt denn Hörner? Wer kommt denn Hörner? Wenn ihr euch fragt, was ihr gleich hört, die Sendung mit dem Nerd. Ja, hallo nochmal hier bei der Sendung mit dem Nerd. Ich habe noch diese kleine Bonus-Episode produziert, weil jetzt vor einiger Zeit, oder jetzt Ende der Woche gab es nämlich die große Neuigkeit, was eigentlich DC meint mit Rebirth. Und da das jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger dauern wird, habe ich das jetzt als einzelne Unterfolge veröffentlicht und dann kann man sich das im Interesse, kann man sich meinen Kommentar dazu nochmal anhören. Irgendwann jetzt vor nicht allzu langer Zeit, es ist irgendwann jetzt vor nicht allzu langer Zeit, hat DC angekündigt, es gäbe einen neuen Event namens Rebirth und sah halt wirklich aus wie ein Vorhang, ein blauer Vorhang mit dem Begriff Rebirth da drauf. Und ich konnte so schnell gar keine Sendung produzieren, wie sich da die News überschlugen. Und ich hatte die Sendung, die aktuelle Sendung schon vorbereitet. Da kam dann eben tatsächlich der große Paukenschlag, was ist Rebirth eigentlich? Und ja, ich kann mal eben so über meinen Wunsch tatsächlich sprechen. Was hätte ich mir unter Rebirth vorgestellt? Also meine wirklich erste Vorstellung war wirklich einen Punkt zu haben, an dem sich DC neu aufstellt und sagt, ja, wir wissen, was unsere Stärken sind. Wir wissen aus Erfahrung der letzten 6 bis 9 Monate, also letzte halbe bis dreiviertel Jahr, was funktioniert und was nicht. Denn man hat seit Convergence deutlich gemerkt, was funktioniert hat und was nicht, was die Leute lesen wollten, was die Leute haben wollten und was nicht, was in irgendeiner Art und Weise halt einfach nicht mehr funktionierte bei DC. Das war wirklich ein Zustand, wo man sich als Leser und gerade ich als wirklich totaler Herzblut-Fan wirklich gefragt hat, Leute, was macht ihr da eigentlich? Was ist bei euch eigentlich los? Ne, also ihr versucht irgendwelche Dinge und das ist jetzt irgendwie eure neue Masche, also irgendwie diese Miniserien, die man da probiert hat, was irgendwie auch nicht wirklich konsequent, das war ein Versuch, hier sind 6 Hefte einer Miniserie, probiert das mal, das ist von den Lesern nicht so angenommen worden. Dann hat man den zweiten Schwung Miniserien, den man großmundig angekündigt hat, nach dem Motto, ja, hier sind noch mehr Miniserien und das hat ja beim ersten Mal schon so gut funktioniert. Diese zweiten Miniserien hat man dann im Großteil zusammengefasst in Legends of Tomorrow, also in dieses Anthologieheft. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt schon eine Ausgabe von erschienen ist. Das ist der Witz an der Geschichte. Also wir sind also im Grunde genommen, Also die eine Ankündigung ist noch gar nicht wirklich durch gewesen. Da kommt DC schon wieder mit der nächsten und der nächsten, dem nächsten Umschwung, der nächsten Publikationsinitiative und so weiter und so fort. Und diese Unsicherheit, diese Unbeholfenheit bis zu einem gewissen Punkt sogar, hat man DC in den letzten Monaten stark angemerkt. Und vielleicht war es einfach eher so ein Versuch, die Leserschaft anzutreiben, überhaupt nochmal so ein Comic zu kaufen, überhaupt nochmal so ein DC-Heft in die Hand zu nehmen. Vielleicht war das so ein bisschen die Idee dahinter, zu sagen, ja, hier sind noch ein paar Miniserien. Ach ne, komm, wir lassen das mit den Miniserien. Wir machen eine Anthologieserie da draus, kleben einfach dieses Legends of Tomorrow da drauf, weil das Fernsehuniversum ja gerade so schön funktioniert. Und ich glaube, das war eher so die Idee dahinter, um wirklich sich so ein bisschen noch bis Rebirth dann tatsächlich durchzuhangeln. Inzwischen ist ziemlich detailliert herausgekommen, was Rebirth tatsächlich ist. Ich habe mir das hier mal ausgedruckt, damit ich das eben nicht auf dem Bildschirm habe, während ich hier darüber rede, weil ich hätte das eigentlich immer ganz gerne auch in der Hand. Im Grunde genommen macht man das, was ich mir schon vor 2 Jahren gewünscht hätte. Nein, Rebirth ist kein Reboot. Es ist auch kein Ja, es ist auch nicht wirklich ein Relaunch, sondern es ist im Grunde genommen so etwas wie Marvel Now. Man kann es also wirklich sehr, sehr gut mit Marvel Now vergleichen, wo sich, was auch kein Reboot und auch irgendwie kein Relaunch gewesen ist, weil Marvel halt inzwischen, ich weiß nicht, ob das vor Marvel Now schon der Fall gewesen ist, aber es war schon relativ häufig so, einfach eine neue Nummer 1 auf eine Serie draufgeklatscht hat und gesagt hat, hier neues Kreativteam, neue Storyline, hier ist euer Spider-Man oder hier ist euer Iron Man und hier ist euer dies, euer Deadpool, neue Nummer 1, neues Kreativteam, hier könnt ihr einsteigen. Das ist die Marvel-Methode gewesen. Das hat man bei DC in den letzten Jahren ein paar Mal versucht, so bei den Teen Titans, bei Red Hood ist es mal gemacht worden, da ist eine neue Nummer 1 gekommen, bei der Suicide Squad auch, um nochmal zu signalisieren, hey, hier könnt ihr einsteigen, es kommt bald ein Film, vielleicht wollt ihr vorher schon mal die Comics gelesen haben. Man hat das bei DC so ganz zaghaft versucht und Rebirth ist jetzt tatsächlich, also man sagt es tatsächlich, Line-Wide Title Relaunch, es ist aber eben nicht so was Konsequentes, wie das damals bei der New 52 gewesen ist. Und ich glaube, es ist auch stärker eine Aufforderung an den Leser, hier einzusteigen, als es das bei Marvel Now gewesen ist. Weil ich glaube, Marvel hatte damals jetzt nicht so starke Probleme, Leser zu finden. Nur damals war, glaube ich, so die Kontinuität und so durcheinander und so, ja, so untereinander auch so verschoben, unter den Serien untereinander verschoben, dass man sich ganz gut daran getan hatte, das alles so ein bisschen, ja, nochmal abzugleichen, also so diesen Startpunkt nach, war das nach Avengers vs. X-Men? Ich glaube tatsächlich. Ein wichtiger Punkt ist, den DC hier ganz groß vorhebt, ist nämlich der Preis, also die Hefte sollen allesamt wieder 2,99 kosten, was ich sehr begrüße, denn die Preispolitik von DC ist im Moment wirklich kaum nachzuvollziehen. Es gibt Hefte, die kosten 2,99, es gibt Hefte, die kosten 3,99, es gibt Hefte, die kosten 4,99 und was auch immer. Und dann kommt es auch darauf an, ist das ein Batman-Heft? Dann sind da noch Seiten drauf, Backup-Stories, die kein Mensch braucht und so weiter und so fort, das alte Lied. Weiß nicht, wie ist das denn nochmal, dieses Crossing the Line oder Drawing the Line at 2,99 kommt also wieder zurück, was DC also lange hatte und um sich natürlich auch ein bisschen hinter Marvel oder vor Marvel hinzustellen und zu sagen, ja, wir haben hier eine einheitliche Preisgestaltung, die ihr nicht gewährleisten könnt, vor allem nicht, auch nicht innerhalb einer Serie. Ich habe jetzt, beim letzten Mal habe ich ja mokiert, dass Howard the Duck plötzlich teurer geworden ist, eben aufgrund dieses Gwenpool-Backups. Das ist, diese Gwenpool-Backups sind nach Ausgabe 3 verschwunden und das Heft kostet wieder $4. Und das finde ich ganz schön, aber so kann ich eben als DC-Leser ganz genau kalkulieren, wie viele Serien möchte ich lesen, wie viel Budget habe ich für DC-Hefte. Ich sag mal so, wenn ich jetzt 3 Hefte kaufe und die kosten jetzt eben 2,99 statt 3,99, ja, dann habe ich im Grunde genommen jeweils $1 gespart und kann mir noch ein 4. dazu kaufen. Das ist eine Milchmädchenrechnung, weil die geht im Grunde genommen nur dann auf, wenn die Leute auch Bock haben auf die Comics auf die Geschichten, die darin stattfinden. Aber im Grunde genommen ist ein günstigerer Preis auch immer ein Zugeständnis an die Leserschaft. Ja, wir wissen, ihr wollt schon gerne was lesen, aber ihr habt vielleicht nicht die Kohle dafür. Und das ist auch tatsächlich immer so der Tenor, den man unter den Events dann liest auf Newsarama oder Comic Book Resources. Oh mein Gott, ich habe das mal eben gerade zusammengerechnet. Ich möchte schon gerne alles lesen, aber ich habe eigentlich keine Kohle mehr dafür. Oder, nee, gerade bei Marvel läuft was viel Cooleres, ich werde mein Geld da hinschieben. Dem geht man hier so ein bisschen entgegen. Eine weitere Sache ist eben, dass man einige Hefte zweimonatlich liefern wird. Da komme ich gleich zu. Ist nämlich noch eine detaillierte Aufzeichnung mit allem Pipapo, welche Serien kommen, wann sie kommen ungefähr. Über die Kreativteams dahinter ist noch nicht allzu viel bekannt. 2-3 Sachen sind bekannt, wobei das auch immer so ein bisschen, ja, also Serien werden ja gerne mal auch durch das Kreativteam gepusht. Da gibt es einen sehr prominenten Fall, der schon bekannt ist. Da gehe ich dann gleich drauf ein. Und es gibt die Serien, die sich eben bisher ganz gut verkauft haben und eben auch Serien mit den Figuren, die man behalten möchte. Es beginnt tatsächlich alles mit einer neuen Nummer 1. Das ist das, was dieser Event, diese Publikationsinitiative tatsächlich mit Marvel Now gemeinsam hat. Man startet wirklich komplett mit Nummer 1 und dem Versprechen an die Leser, hier könnt ihr einsteigen. Ob es das eingehalten wird, man weiß es nicht, weil die Erfahrung zeigt, es wird dann hinterher doch wieder auf Dinge angespielt, die schon mal passiert sind. Es wird am 25. Mai, habe ich das hier irgendwo stehen, am 25. Mai gibt es ein 80-Page Giant DC Universe Rebirth Special geben. Ob das jetzt auch 2,99 kosten wird, steht hier nicht dabei. Also hier ist auch keine Solicitation oder sowas für Mai. Ich habe extra nochmal in die Solicitations für Mai reingeguckt von DC. Die sind ja jetzt auch vor wenigen Tagen veröffentlicht worden und da war von diesem Rebirth Special noch nichts zu sehen. Ich bin gespannt, ob das im Previews-Katalog jetzt für den nächsten Monat schon mit auftaucht, ob man das schon mit eingetragen hat. Wundern würde es mich nicht, aber wie gesagt, in den Online-Solicitations auf Newsarama, wo ich immer gucke, steht es nicht mit drin. Das Ganze geht los, wie gesagt, im Mai, Juni, nee, kann ich wahr, Juni, direkt im Juni. Und eine weitere Besonderheit, die ich noch vergessen habe tatsächlich, ist, man haut auf Detective Comics und Action Comics die alte Nummerierung drauf. Also man nummeriert Detective Comics mit Ausgabe 934 und Action Comics mit 957. Und die Idee dahinter ist natürlich klar, man möchte zusehen, dass diese Serien im Laufe der nächsten Jahre irgendwann mal die 1000 erreichen. Damit habe ich fest gerechnet und ich habe mich gewundert, dass das noch nicht passiert ist. Das zu machen, sobald beide Serien Ausgabe 50 erreicht haben, ist relativ sinnvoll, damit man da eben noch eine Jubiläumsausgabe hat. Das ist jetzt, ich glaube, im April kommen, glaube ich, die 50er Ausgaben oder jetzt schon im März, ich bin mir gerade unsicher, weil ich die DC ja, wie gesagt, momentan auch nicht so aufmerksam verfolge. Ab Juni geht es eben mit diesen hohen Nummerierungen weiter, um wahrscheinlich auch ja der Tradition, dem Status dieser Serien auch Genüge zu tragen. Die sind dann auch 23 Ausgaben auseinander, weil ich glaube, Action Comics hat den Vorsprung dadurch, dass die Serie für eine Zeit lang mal wöchentlich gelaufen ist. Und deswegen hat Action Comics diesen ganzen kleinen Vorsprung, wobei das im Grunde genommen auch, ich habe das jetzt nicht nachgerechnet, ob die Hefte, die jetzt seit der New 52 rausgekommen sind, da alle komplett draufgerechnet worden sind. Comicverlage verrechnen sich da mal auch komplett mit. Das müsste man sich mal im Internet rausgucken, ob das so aufgeht. Ist im Grunde genommen aber auch egal. Ich meine, dass Action Comics gerade knapp über 900 gewesen ist, als die gestartet mit der New 52 gestartet sind. Da kam noch dieses Reign of Doomsday, glaube ich. Das war noch so der letzte Event in Action Comics. Und dann kam ja der Reboot. Ich glaube, das könnte schon ungefähr hinkommen. Ich meine, die wären so bei 905 oder 906 gewesen. Damit kann das schon hinkommen mit den 50 Ausgaben Action Comics, die seitdem erschienen sind. Im Juni wird es einen Satz Rebirth Specials geben, die also im Grunde genommen die Serie als Startpunkt, als Jumping-on-Point erzählen. Ich vermute, da werden also im Prinzip die Geschichten, die bisher passiert sind, in den Heften nochmal nacherzählt, damit man als Einsteiger grob weiß, in welcher Situation befindet sich die Figur, denn die Story wird so weiterlaufen, wie sie ist. Es ist also, wie gesagt, kein Reboot. Wir haben weiterhin den Superman ohne die Unterhose. Das war auch ein Kommentar. Bitte nicht die rote Unterhose zurückholen, weil wir sind im Jahre 2016. Superman braucht seine blöde Unterhose nicht mehr. Ne? Mache ich mich gerade wieder unbeliebt, ist mir egal. Im Juni geht's auf jeden Fall los mit Aquaman, Batman, Flash, Green Arrow, Green Lantern, Superman, Titans, was ich ganz witzig finde, und Wonder Woman. Und damit hat man im Grunde genommen schon alles abgedeckt, was aktuell im Film und im Serienuniversum unterwegs ist. Nämlich Aquaman ist in soweit ich weiß, in Batman wie Superman schon drin, Batman sowieso, Flash ist im Serienuniversum sehr erfolgreich, Green Arrow auch, die Green Lanterns sind, soweit ich weiß, immer noch mit eines der verkaufsstärksten Franchises bei DC, Superman sowieso, und die Titans kommen tatsächlich zurück. Das ist eine Sache, die hat mich auch sehr überrascht in dieser Ankündigung, auch wenn es dieses Titans-Hand gibt und die Entwicklung in den Comics schon dahin Richtung gelenkt wird. Und Wonder Woman, müssen wir auch nicht drüber reden, ist ganz klar. Das sind auch die Serien, exakt die Serien, die doppelt monatlich eben erscheinen werden. Exakt genau diese Serien. Und im Juni geht's dann eben auch los mit Action Comics und Detective Comics eben mit entsprechend diesen hohen Nummern. Im Juli geht's weiter mit Batgirl, mit Rebirth Specials auch. Batgirl and the Birds of Prey, was ich ganz interessant finde. Ich meine auch, dass Fletcher und Clunen die Serie verlassen werden. Ob das dann auch von denen weiter gezeichnet und geschrieben wird, weiß ich nicht. Ich habe gehört, dass Gail Simone da an diese Serie gesetzt werden soll. Dann geht's weiter mit Hal Jordan and the Green Lantern Corps. Auch da wahrscheinlich eher so die Hinführung auf das Filmuniversum, weil Green Lantern Corps einer der Filme ist, die jetzt in den nächsten Jahren auf uns zukommen. The Hellblazer, auch ein Rebirth-Special, also eben Konstantin und eben nicht mehr Konstantin the Hellblazer, sondern da trägt man auch die Tradition fort oder führt die Tradition fort dieser Vertigo-Serie The Hellblazer, weil diese Hellblazer-Serie bei Fans immer noch als wesentlich besser gilt als dieser 052-Superhelden Konstantin. Ich habe von der aktuellen Konstantin-Hellblazer-Serie eine Handvoll Hefte gelesen. Ich fand das nicht schlecht. Das war sehr anders, aber das war nicht schlecht. Im Juli geht's weiter mit Justice League Rebirth Nummer 1. Also im Grunde genommen auch dann die neue Geschichte. Nightwing kommt zurück. Das ist, glaube ich, aktuell auch schon in Titans Hand passiert. Achtung, Spoiler, aber mein Gott, ich rede über, was im Juni in Amerika passiert. Wer jetzt gespoilert wird, ist halt einfach auch fucking selbst schuld. Und Red Hood and the Outlaws kriegt auch eine Rebirth-Ausgabe. Das ist eine, wie ich finde, extrem seltsame Geschichte, weil das eine wahnsinnig erfolgreiche Serie ist, die, also eine der wenigen Serien so aus diesem Kanon, die es also wirklich seit dem Anfang der New 52 gibt, die auch wirklich ohne Pause fortgeführt wurde. Da wurde dann mal Starfire rausgenommen. Ich sehe jetzt aber gerade nicht, dass Starfire weiterhin eine eigene Serie bekommt. Nee, tatsächlich nicht. Also wahrscheinlich ist sie dann eben wieder in der Serie zurück. Ich kenne Leute, die lesen das sehr gerne. Ich würde so als Guilty Pleasure abstempeln. Dann im Juli auch zweimonatlich weiter Hal Jordan und Green Lantern Corps zweimonatlich, Justice League zweimonatlich, Nightwing zweimonatlich. Man weiß, dass Nightwing eine wahnsinnig große Fanbase hat, deswegen macht man das. Und einmal monatlich Batgirl, also kriegt Batgirl offensichtlich doch noch ihre eigene Serie und Batgirl und the Birds of Prey eben auch, dann Hellblazer einzeln, Red Hood einzeln. Und dann ist da eine Serie, die ich also auch sehr interessant finde, The Superman, also der Superman. Und da wird schon so spekuliert, ja, könnte das eventuell so der Golden Age Superman sein, den Siegel und Schuster damals entwickelt haben, weil es eben Super-Man ist. Eben die Figur, die Siegel und Schuster damals auch eingereicht haben. Man darf gespannt sein. Ich fände die Idee nicht schlecht, dass man tatsächlich hingeht und sagt, ja, wir greifen mal so ein bisschen in das Multiverse rein und erzählen auch mal so ganz vorsichtig eine Geschichte aus dieser Welt. Genau. Dann geht's mit den Rebirth-Specials weiter im Herbst. Da ist jetzt gar kein großartiger Monat mehr genannt. Eben Batman Beyond, Blue Beetle, wahrscheinlich Jaime Reyes, obwohl viele Leute auch spekulieren, dass Ted Kord in diese Rolle zurückkehren könnte. Ted Kord hatte meiner Meinung nach nur diesen einen Auftritt während Forever Evil und der Junge ist irgendwie 17 oder 18, also der ist sehr jung, keine Ahnung. Cyborg, Deathstroke, wahrscheinlich auch in Hinführung auf das Filmuniversum, weil ich gehe fest davon aus, dass diese Figur früher oder später auch im Filmuniversum auftreten wird. Earth 2 wird fortgeführt, Suicide Squad wird fortgeführt, Supergirl wird wahrscheinlich eben auch in Hinblick auf die TV-Serie, kriegt wieder ihre eigene Comic-Serie. Dann die Teen Titans sind dabei, auch eigentlich ein sehr beliebtes Franchise. Dann Trinity, was eine Serie ist, die ich also in der letzten Zeit ein bisschen vermisst habe, weil es könnte im Grunde genommen Trinity of Sin sein, es könnte aber auch Trinity sein, Superman, Batman, Wonder Woman. Und das ist wahrscheinlicher. Mit Hinblick auf das Filmuniversum ist es wahrscheinlicher, dass man vielleicht eine Anthologieserie macht. Ich habe keine Ahnung. Zweimonatlich bekommen wir dann, zweiwöchentlich? Wie sagt man das denn? Ne, zweiwöchentlich sagt man ja. Also zweimal im Monat praktisch. Also dann eben auch für die anderen immer zweimonatlich. Cyborg, Deathstroke, Harley Quinn. Mich wundert, dass Harley Quinn keinen Rebirth gekriegt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Justice League America ist wieder mit dabei. Und zwar nicht Justice League of America, sondern Justice League America. Und ich hoffe, dass das Justice League ist, das ist angekündigt worden, dass es wieder ein bisschen mehr absurde Charaktere gibt. Ich hoffe, dass das Keith Giffen, James DeMatteis ist und vielleicht Kevin McGuire, das wäre so meine Wunschvorstellung, die drei Justice League America zu machen. Hammer und auch natürlich im Hinblick auf die Filmauswertung eben auch zweimal im Monat Suicide Squad und da habe ich schon gehört, dass es angeblich Jim Lee zeichnen soll. Dann geht's weiter mit Batman Beyond, kriegt eine neue Nummer 1. monatlich, dann Blue Beetle eine neue Nummer 1, Earth 2 eine neue Nummer 1. Gotham Academy geht ins nächste Semester, heißt auch Gotham Academy Next Semester. Ist eine sehr beliebte Serie. Supergirl geht weiter, Superwoman geht weiter. Die einzige Figur mit dem Namen Superwoman im Moment ist eben Superwoman von Erde 3. Finde ich ganz interessant. Dann Super Sons. Okay, was ist das? Ne? Super Sons war eigentlich immer so die zweite Generation Batman und Superman. Da gab es im Silver Age und im Bronze Age immer sehr viele Geschichten von. Ich habe sogar eins von den Harper-Heften, wo die beiden drin auftauchen. Wenn ich so ein bisschen spinnen dürfte, ist das eben John White, glaube ich, heißt er in Superman, Lois und Clark, der Sohn von Superman und Lois Lane aus dem vorherigen Universum. Der Sohn heißt, glaube ich, tatsächlich John White, also die heißen einfach mit Nachnamen White, die haben sich den Namen White gegeben. Und der könnte dann eben Teil dieses Universums sein, den und Damien zusammenzubringen, finde ich mal ganz witzig. Keine Ahnung, in welche Richtung das ging. Dann Teen Titans geht weiter und Trinity. Das ist eine ganze Menge Kram, der da auf uns zukommt und ich finde das wahnsinnig spannend. Also das ist eine Sache, wo ich wirklich denke, das könnte was werden, weil natürlich, wir wissen nichts über den Inhalt. Wir wissen nichts darüber, was man machen möchte. Aber das ist ein Angebot, was man macht, was sehr breit gefächert ist und was auch Charakteren Rechnung trägt, die ein Stück weit ein bisschen obskur sind, aber trotzdem beliebt gewesen sind, die man einfach hat fallen lassen. Vielleicht ist es auch gar nicht die Superwoman, von der ich ausgehe, dass sie es ist. Vielleicht ist es auch eine ganz andere Figur. Es gab ja mehrere Charaktere mit diesem Namen. Aber allein die Chance zu haben, eben Justice League America zu haben, weil Justice League 3001 oder Justice League 3000 taucht hier nicht mehr auf. Und es gibt auch keinen Justice League United und kein irgendwas mehr. Also ich weiß nicht, ob wir diese Brian Hitch-Geschichte noch brauchen, weil ich lese das nicht. Das ist mir ehrlich gesagt, ich brauche nicht noch eine weitere Justice League. Ne, also noch eine doppelte, eine Doppelung praktisch dieser Justice League, sondern ich würde mir einfach wirklich wünschen, was Leichtherziges zu haben, vielleicht mit einer B-Riege, die nicht unbedingt die großen Kaliber auffährt. Und insofern bin ich dem also sehr aufgeschlossen und freue mich wirklich extrem, zumindest über diese Ankündigung. Wirklich viel Hoffnung habe ich nicht, also ich lasse mich wirklich überraschen, in welche Richtung das geht. Auf der WonderCon soll jetzt demnächst, wo habe ich das hier, auf dem ersten Zettel ist das, glaube ich, WonderCon, wo ist denn jetzt der Absatz mit der WonderCon? Genau. Am 26. März soll eben auf der WonderCon eine große Pressekonferenz stattfinden, auf der der Welt dann praktisch live und in Farbe präsentiert wird, wer welche Serie übernimmt. Ich bin extremst, wie soll ich das sagen? Ich bin vorsichtig optimistisch, weil so jetzt auch mit dem, ja, mit der Ankündigung, welche Figuren da sind, da sind wirklich die, so von meinem Eindruck her auch, die Sachen dabei, die man erwarten würde, weil sie einfach bisher ganz gut funktionieren würden. Dann auch so die Ausrichtung der Charaktere in Richtung Film, Universum natürlich. Dann auch so diese Rückbesinnung auf die wirklich großen Helden. Eben Superman, Wonder Woman, Batman, Flash. Und natürlich auch die Serienuniversen, Green Arrow, Flash dabei. Also zum allerersten Mal macht das für mich irgendwie auch gesamtwirtschaftlich im Sinne von, ja, wir haben endlich mal eine Ausrichtung gefunden, Sinn. Und dieser Hanna-Barbera-Reboot, über den ich jetzt noch gar nicht geredet habe, wenn der dazu auch noch Spaß macht, dann kann es gut sein, dass diese Rebirth-Neuausrichtung, diese Publication-Initiative tatsächlich der Punkt ist, wo DC wieder anfängt, Spaß zu machen. Nur dazu müssen auch die Geschichten passen, dazu muss auch das Universum, dass diese Charaktere in sich vereint, in irgendeiner Art und Weise Sinn machen. Und ich möchte einfach als Leser auch die Möglichkeit haben, wie ich sie bei Marvel habe, wenn ich schon keinen Bock auf die Hauptkontinuität habe, dass ich wenigstens ein paar obskure Charaktere bekomme, die mir dann trotzdem Spaß machen und die nicht einfach nur als Lückenfüller für ein halbes Jahr da sind, so wie eine Miniserie oder sowas, sondern wo ich dauerhaft Spaß haben kann. Ich hätte Lust, dass Comics mal wieder eine hohe Nummer erreichen und ich glaube, so dieses Gefühl, dass die DC-Hefte ja tatsächlich eben bis Heft 52 kommen durften, dass man sie also wirklich bis Heft 52 hat kommen lassen, das ist schon ein gutes Gefühl, aber naja, vielleicht werden wir das gar nicht mehr so häufig kriegen, weil eine ideelle Art und Weise zu veröffentlichen, macht Marvel eigentlich gerade vor, sehr erfolgreich. eine Story zu erzählen, neue Nummer 1 drauf, neues Kreativteam, fertig. Und das ist eben auch für einen Leser planbar, aber wenn er dann irgendwann merkt, so, nee, die Ausrichtung gefällt mir gerade nicht, ja, dann lässt er das Heft einfach mal bis zum nächsten Neustart eben liegen, guckt dann bei dem nächsten Kreativteam wieder rein. Und das war bei DC weitestgehend unmöglich. Ich hoffe, dass sich bei Wonder Woman nochmal ein bisschen was ändert, dass da vielleicht nochmal für mich die Möglichkeit bleibt, die neue Serie zu lesen, weil ich ertrage einfach die Arbeit nicht, die Finches da machen. Dementsprechend habe ich von der neuen Wonder Woman auch die ersten zwei Hefte nur gelesen, also eben die Finch-Hefte und Wonder Woman danach einfach komplett liegen gelassen, weil ich gesagt habe, nee, das ertrage ich einfach nicht mehr. Ich möchte gerne wieder ein vernünftiges, ordentliches Wonder Woman-Heft haben. Alles andere wäre dann für mich Bonus. Und wie gesagt, ich hätte wahrscheinlich auch mehr Bock auf die etwas obskureren Geschichten. Also wenn Justice League America tatsächlich Keith Giffen, Demetheus und Kevin Maguire, das wäre meine absolute Traumvorstellung. Also wenn das käme, ich würde 3 Hefte kaufen. Würde ich nicht, aber ich würde es kaufen. Definitiv. Und bei allem anderen darf man gespannt bleiben. Die Sendungen im Nerd Podcast Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Einerseits habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerd.blogsport.de. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank!